ARD SWR Kultur Feature. Erstens gucke ich gelegentlich Krimis. Zweitens gucke ich ganz besonders gern Derrick-Filme. Und ich finde, Horst Tappert ist ein fantastischer Darsteller. Wenn ich irken kann, merke ich mir das aus der Rundfunk- und Fernsehzeitschrift vor. Und dann gucke ich mit großem Interesse und großem Behagen. Ich bin ein ausgesprochener Fan von ihm. Das übrigens seit vielen Jahren. Und ich erinnere mich, vor Jahren war eine Diskussion in Oslo mit Studenten über Deutschland und was sie von Deutschland wissen. Und das Erste, was dann genannt worden ist, was Tappert und Derrick. Kommen Sie, ich wollte Ihnen noch etwas zeigen. Sie sollen sich ansehen, wie Mordopfer aussehen. Setzen Sie sich bitte. Zahllose Menschen habe ich gesehen, die ihr Leben auf diese unnatürliche Weise verloren haben. Junge Leute, alte Leute, Frauen, Kinder. So. Und die sollen Sie sich jetzt ansehen. Und Sie könnten jetzt vielleicht auf den Gedanken kommen, ich bin daran gewöhnt, ich bin abgestumpft, Tote. Oh, was sind schon Tote, nicht wahr? Für mich sind Tote vielleicht nur noch Präparate. Sie irren sich. Ich bin im Laufe der Jahre immer empfindlicher geworden. Für mich ist Mord zutiefst unnatürlich. Das ist zutiefst schrecklich. Und einem Menschen das Leben wegzunehmen, das... Die heile Welt des Verbrechens. Stefan Derrick und die BRD. Feature von Raphael Jouvet. Am Anfang von allem steht immer eine Leiche. Oder besser, sie liegt. Erschossen, erstochen, überfahren, erschlagen, vergiftet. Herr Doktor, zweifellos erwürgt. Danke, Doktor. Das ist auch traurig. Sie sagen erwürgt, ich sag danke. Stefan, kommst du mal bitte? Ja, gute Nacht, Doktor. Gute Nacht. Auch bei uns zu Hause lagen die Leichen im Wohnzimmer. Immer freitags 20.15 Uhr, wenn im ZDF die Stunde der düsteren Krimiserien schlug. Ein Fall für zwei, der Alte, Aktenzeichen XY und eben Derrick teilten sich im wöchentlichen Wechsel den Sendeplatz. Nach der Tagesschau wurde vom Ersten ins Zweite umgeschaltet und die Tür in eine bedrohliche Welt aufgestoßen. Voller Mörder, die nachts durch den Garten schleichen, langsam Türklinken herunterdrücken und hinter der Gardine auf uns warten. Dieser von 17, bitte kommen. Als Kind in den 80er Jahren sprangen sie einen von überall an, die Gesichter des Verbrechens. Das Raster aus verschwommenen Schwarz-Weiß-Gesichtern auf den RAF-Fahndungsplakaten. Mucki Pinsner, der St. Pauli-Killer, schnauzbärtig auf den Titelseiten des Hamburger Abendblattes. Die Kindsmörderin Monika Weimar, Rösner und Degowski, die Geiselnehmer von Gladbeck, der Hammermörder Norbert Pölke, sie waren für eine bundesrepublikanische Kindheit der 80er genauso prägend wie Werner Onzini oder Captain Future. Die Angst, Opfer eines Verbrechens zu werden, war immer präsent und wurde von den Erwachsenen auf die Kinder übertragen. Einfach so die Wohnungstür zu öffnen, wenn es klingelt, auf die Idee wäre nur ein Lebensmüder gekommen. Es gab noch keine verblendeten Irren, die mit Miettransportern wahllos in Menschenmengen fuhren. Stattdessen waren es gut kalkulierbare Traditionsverbrechen, vor denen man sich fürchtete, wie zum Beispiel während des Brettspiels mit der Familie durch eine leichtfertig geöffnete Haustür überfallen, erdrosselt und ausgeraubt zu werden. Vor so etwas konnte man sich schützen, durch Türspione, Rollläden und Bewegungsmelder. Man saß in vorstädtischen Trutzburgen hinter schmiedeeisernen Fenstergittern und vorgelegten Türketten und erlaubte dem Bösen, durch die Fernsehröhre mitten in die gute Stube zu kriechen. Mit großem Behagen. Jeden Freitag um 20.15 Uhr. Hey, was machen Sie hier? Ach. Werte Zuschauer, Derrick, das war eine deutsche Fernsehkrimireihe rund um den Oberinspektor Stefan Derrick, gespielt von Horst Tappert, und seinen Assistenten Inspektor Harry Klein, gespielt von Fritz Wepper, beide Beamte einer Münchner Mordkommission. Die Reihe lief von 1974 bis 1998 im zweiten deutschen Fernsehen, also 24 Jahre lang, und brachte es dabei auf 281 Episoden. Erfolgreich wurde sie in über 100 Länder verkauft und ist damit bis heute die meist exportierte und weltweit beliebteste Fernsehserie aus deutscher Produktion. Im Jahr 2013 wurde bekannt, dass der inzwischen verstorbene Derrick-Darsteller Tappert einer Einheit der Waffen-SS angehört hatte. Das ZDF und diverse andere europäische Sendeanstalten schlossen die Serie daraufhin von zukünftigen Wiederholungen aus. Bis heute wurde Derrick im deutschen Fernsehen nicht mehr gezeigt. Und nun wünsche ich Ihnen weiter viel Vergnügen im Programm. Tja, ja. Verbrechen. Mord, Mord, Mord. Vom Frühstück bis zum Abendessen. Ich werde Ihnen sagen, was ermordet wird. Was jeden Tag ermordet wird. Die Liebe wird ermordet, aus der die Welt besteht. Ich nahm das Kissen, drückte es auf ihr Gesicht. So lange, bis alles still war. Da wusste ich, aller Spaß ist vorbei. Für immer. Vorbei. Ich habe einen Toten gesehen, der nicht auf einer Bühne lag und doch auf der Szene. Und ich hatte den Eindruck einer Wahrheit, einer ganz unbekannten, schrecklichen Wahrheit, sehr, sehr nahe zu sein. Für mich war das alles nichts. Wenn Derrick anfing, war ich raus aus dem elterlichen Wohnzimmer. Als Kind, weil mich eine tief wurzelnde Angst vor Leichen, Blut und Verstümmelung in die Flucht schlug. Als Jugendlicher, weil ich mich dem ganzen biederen deutschen Fernsehschrott intellektuell überlegen fühlte. Warum also jetzt, 20 bis 30 Jahre später, das Bedürfnis, sich mit einer Fernsehkrimireihe zu beschäftigen, die man damals so sehr gemieden hatte? Zunächst natürlich ist es die Zeit, die für Derrick gearbeitet hat. Selbst die unansehnlichen Spätfolgen haben seit den 90er Jahren die nostalgische Wende vollzogen, nach der sich jedes Medienprodukt, sei es auch noch so banal, in ein Zeitdokument verwandelt. Derrick hat Patina angenommen. Die Autotelefone, die bunkerartigen Villen, Harrys knöchellanger Steppmantel, man freut sich plötzlich, das alles wiederzusehen. Man trifft auf das ästhetische Inventar einer nicht mehr existenten Bundesrepublik, konserviert in Fernsehbildern. Es ist diese heute so gern idealisierte alte Bundesrepublik mit ihren gelben Telefonzellen und grünen Polizisten, deren morbide Seiten gerade von Kunst, Fotografie und Theorie wiederentdeckt und genüsslich ausgeleuchtet werden. Du brauchst deine Ruhe. Deine innere Ruhe. Fesselnder aber noch ist eine eigenartige, David Lynch-hafte Beklemmung, die sich einstellt, wenn man sich späte Derrick-Episoden ansieht. So wie jeder Mensch sie braucht. Der eine mehr, der andere weniger. Je später das Produktionsjahr, desto merkwürdiger fühlt sich das alles an. Du brauchst mehr davon. Viel mehr. Maskenhaft agierende TV-Schauspieler stehen in Szenenbildern wie aus dem Möbelhaus und dozieren zutiefst pessimistische Weltanschauungen. Man kann an seinen Tod denken. Aber ich weiß, man kann ihn auch tanzen. Das alles wirkt heute so artifiziell überdreht, dass es schwer ist zu entscheiden, ob es sich um ganz große Kunst handelt oder doch nur um unfreiwillige Komik. Aus später Neugierde habe ich angefangen, Derrick zu schauen. Bin fasziniert in diesem Spannungsfeld hängen geblieben und musste mehr und immer noch mehr davon sehen. Wer ist der Tote? Ja, Herr Spossler. Die späte Episode Mädchen im Mondlicht habe ich zusammen mit dem Filmwissenschaftler Simon Frisch angeschaut. Und jetzt sehen wir Harry von hinten, ist einfach am Ort. Den hat jetzt ja keiner gerufen oder wir haben niemanden am Telefon gesehen. Der steht da, wird gar nicht groß eingeführt, wir kennen den eh, sogar von hinten. Aber er kriegt jetzt auch nicht so einen Auftritt, wo er sagt, da ist er ja. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie Derrick reinkommt. Nee, der läuft einfach auch von der Seite rein, hat sehr viel Vordergrund, latscht da rum, guckt sich um. Überhaupt kriegt nicht mehr Licht, gar nichts. Kommt einfach so ins Bild. Einfach so taucht er auf. Zum ersten Mal 1974. Eine junge Frau liegt erwürgt zwischen Birken in einem Tümpel. Eine Hand hebt ihr Gesicht sachte aus dem Wasser. Die Kamera folgt der Bewegung der Hand, schwenkt den Arm hinauf und findet an seinem Ende ihn, Stefan Derrick, Ermittler vom ersten Augenblick an. Keine Einführung, keine Vorgeschichte. Groß, aufrecht, nicht sonderlich schön, anfangs noch ohne Brille. Die ausgeprägten Tränensäcke werden in den folgenden 24 Jahren immer deutlicher hervortreten und zusammen mit Trenchcoat und Pilotenbrille so etwas wie sein Markenzeichen werden. Lass das Mädchen nicht da liegen! Anfangs darf er gelegentlich noch etwas raubeinig auftreten, um dann schnell der leise, höfliche, beharrlich fragende Beamte im Maßanzug zu werden, der er bis zum Ende blieb. Darf ich mal sagen, welchen Eindruck ich habe? Ich missfalle Ihnen. Sie mögen mich nicht. Ach, wissen Sie, wir in unserem Geschäft, wir können uns Emotionen gar nicht leisten. Obwohl wir sie natürlich haben. Aber ich bemühe mich dann immer besonders höflich zu sein. Und wie Sie bemerkt haben, war ich zu Ihnen ganz besonders höflich. Das ist ein Mann, der kommt aus der alten Bundesrepublik. Ordentlich angezogen, einer, zu dem man aufschauen kann. Das hat sowas. Das ist der Herr Wachtmeister. Das stimmt, das ist wirklich auffällig. Der ist nie nachlässig angezogen. Ordentlicher deutscher Kriminalbeamter ist das. Wissen Sie, dass ich zum ersten Mal in einem Polizeibüro bin? Also als ich hier reinkam, habe ich mir gedacht, ich beneide Sie nicht. Ja, ist auch kein schönes Büro. Nein, Ihr Büro meine ich nicht, Ihren Schreibtisch oder so. Ich meine Ihren Beruf. Sie haben doch nur mit der dunklen Seite des Lebens zu tun. Daran habe ich mich gewöhnt. Wie teilen Sie die Menschen ein? In Gute und in Böse? Na, sagen wir lieber so, in Menschen, die die Gesetze beachten und in die, die sie nicht beachten. Vordergründig tritt Stefan Derrick als streng dem Rechtsstaat verpflichteter Beamter auf. Zivil, konservativ und weitestgehend gewaltfrei. Schnell stellt man jedoch fest, die Ermittlertätigkeit ist nicht nur sein Beruf, sondern seine ganze Existenz. Er scheint nicht zu schlafen, kein Privatleben zu haben, immer im Dienst zu sein. Selbst wenn er isst, tut er das mit Zeugen, Mordverdächtigen oder getriebenen Opferangehörigen, die von ihren Racheplänen abgebracht werden müssen. Wann immer wir Derrick in seiner Junggesellenwohnung beobachten dürfen, wie er versucht, sich etwas zu kochen oder ein Fußballspiel zu schauen, wird nach kurzer Zeit der aktuelle Fall nach ihm rufen. Ja. Ja, Derrick. Ja, ich komme sofort. Der Derrick darf nicht zu viel Profit kriegen, weil der muss ja in alle möglichen Bereiche funktionieren. Und je mehr Profil er selber bekäme, würde man es irgendwann nicht mehr glauben. Aber er setzt sich eigentlich zusammen durch die Außenkontakte, durch die Geschichten selber. Er selber bringt fast nichts mit. Das ist anders beim Tatort. Die haben ja selber noch Beziehungen und alles Mögliche. Meistens ist zwischen den Ermittlern so eine starke Beziehung, dass der Fall fast vergessen wird. Das scheint mir hier überhaupt nicht der Fall zu sein. Das geht straight nach vorne. Der ruft an, wen er braucht. Der redet nur über den Fall. Und der Harry ist auch nur dazu da, der Zweite, der Sidekick irgendwie zu sein. Ich weiß nicht, ob die überhaupt eine Beziehung miteinander haben, also die den Namen verdient. So traurig es auch ist, Harry Klein, der ewige Assistent, der Dabeisteher und Stichwortgeber, ist tatsächlich Derricks einzige feste Beziehung, der einzige Freund. Ab und zu gehen sie nach der Arbeit noch auf einen gemeinsamen Cognac hoch in Derricks Wohnung oder spielen eine Partie Billard und reden dann doch wieder über nichts anderes als den ungelösten Fall. In ganz wenigen Folgen tauchen Frauen an Derricks Seite auf. Schön und gebildet dürfen sie für einige Minuten mit ihm an Restauranttischen sitzen, bis der Kellner den Herrn Oberinspektor ans Telefon ruft und der noch vor dem Nachtisch an den nächsten Tatort eilt. Die schönen Frauen nehmen es geduldig hin. Und dann sind sie auch schon wieder aus den Drehbüchern und aus dem Leben Stefan Derricks verschwunden. Haben Sie niemals eine Beziehung zu einem anderen Menschen gehabt? Beziehungen, doch, ja, natürlich. Hatte ich. Das ist schon ein bisschen her, aber weiß schon, was eine Beziehung bedeutet. Ich meine, das merkt man ja dann erst richtig, wenn... Sprechen Sie weiter. Wenn sie fehlt, wenn sie zu Ende gegangen ist, nicht? Naja, die Beziehung jetzt fehlen, das ist ja mein Fehler, liegt doch in meinem Beruf begründet. Herr Derrick, wissen Sie, was ich nicht vergessen werde? Ihre Begegnung mit dem Mörder. Als dieser Mann zwischen uns stand, berührten Sie ihn. Das hatte fast etwas Zärtliches. Die Zärtlichkeit des Kriminalbeamten. Wohin damit, wenn alle privaten Beziehungen dem Beruf zum Opfer gefallen sind? Weil ihm nichts anderes bleibt, stellt Derrick auch diese Zärtlichkeit ganz in den Dienst seiner Ermittlungen. In fast väterlicher Sorge müht er sich um die, die im Begriff sind, vom rechten Weg abzuweichen, und jene, für die noch Hoffnung besteht, dorthin zurückzufinden. Trauer steht ihm ins Gesicht geschrieben, wenn ihm die Rettung nicht gelungen ist und er wieder einen von ihnen abführen muss, während er die Ruchlosen, Durchtriebenen und unrettbar Verworfenen mit höflicher Verachtung straft. Alles nüchterne, wertungsfreie Durchsetzen von Recht und Gesetz ist nur Fassade. In Wirklichkeit garantiert Derrick allein den immer wieder neu zu erkämpfenden Sieg des Guten. Stefan Derrick darf kein Leben haben, weil er für uns alle die aus dem Gleichgewicht rutschende Welt im Lot halten muss. Werden Sie den Mörder finden? Naja, es wird nicht einfach sein, aber wir geben uns alle Mühe. Der Mann muss bestraft werden. Ein Mörder, der nicht bestraft wird, setzt die Weltordnung außer Kraft. Es hört sich vielleicht pathetisch an, aber ich meine es so. Ich sehe es ja ähnlich. Sonst könnte ich ja meinen Beruf gar nicht ausüben. Wieso hat er so viele Glitzer-Accessoires? Also seine Brille glitzert, er hat da diese goldene, auffallend goldene Uhr, nicht die von einem, also weiß ich nicht, ein Kriminalbeamter. Ich weiß gar nicht, ob Derrick eine bürgerliche Figur ist. Vielleicht ist er eher eine Ritterfigur. Also ich habe jetzt auch gerade an die Ritterromane gedacht. Das sind ja auch Figuren, die kein Privatleben haben, sondern nur dazu da sind, Ungeheuer zu vertreiben, Frauen zu retten, für Ordnung zu sorgen, in den Krieg zu ziehen, Abenteuer zu bestehen. Das ist ein ganz säkularisierter Abenteurer. Aber es ist einer, der nur Außenaufgaben hat und einer, der in die bürgerliche Gesellschaft hinein säkularisierte Ritterlichkeit irgendwie verkörpert. Und das hat er noch an der Rolex. Mir ist jetzt die Rolex aufgefallen. Ich habe gedacht, wieso hat er eine Rolex an? Aber er hat noch so einen Rest Goldschmuck an sich dran. Natürlich mit den Attributen der Zeit, aber als Figur, glaube ich, ist er da erhalten, ja, der Ritter. Das Einzige, was mich beruhigt, dass ein Mörder als Mörder bestraft wird. Logischerweise muss die Gerechtigkeit siegen. Das ist einfach das Credo eines jeden Kriminalfilms, nicht wahr? Ich halte es für richtig, dass ein Mörder immer das ist, was er wirklich ist, nämlich eine Fehlinvestition der Natur, ein Krebsschaden der Gesellschaft. Wir sind umgeben von Kriminalität und wir werden es immer in immer stärkerer Weise sein, weil ich der festen Überzeugung bin, dass Kriminalität unser Schicksal ist, und zwar unser Weltschicksal. Einmal angefangen, sich intensiver mit der Derrick-Reihe zu beschäftigen, dauert es nicht lange, bis man bei dem Mann landet, der sich das alles ganz alleine ausgedacht hat. Verehrte Zuschauer, Herbert Reinecker, geboren 1914 in Hagen, war ein deutscher Journalist und Schriftsteller. Bekannt wurde er vor allem als Drehbuchautor für Film und Fernsehen. In der Nachkriegszeit schrieb er unter anderem Heimat- und Kriegsfilme, Komödien und Drehbücher für die Edgar Wallace- und Jerry Cotton-Reihen. Fürs Fernsehen verfasste er Kriminaldreiteiler wie Barbeck und die Derrick-Vorgängerserie Der Kommissar, die in den 60er und 70er Jahren Straßenfeger-Status innehatten. Reinecker produzierte oft Dutzende Drehbücher pro Jahr, neben allen 281 Derrick-Episoden auch Folgen für Das Traumschiff, Jakob und Adele sowie unzählige TV-Einzelproduktionen. Mit einem Lebenswerk von über 500 Drehbüchern war er sicher der Einfluss- und erfolgreichste deutsche Fernsehautor der Nachkriegszeit. Herbert Reinecker starb 2007 im Alter von 92 Jahren. Ich schreibe allein, brauche niemanden. Ich habe keine, obwohl es manchmal vermutet wird, ich habe keine Mitarbeiter, keine Werkstatt, die bei mir Dinge anbietet, sondern ich bin völlig allein in meiner eigenen Fantasiewelt, Denkwelt und so weiter und bin mit großem Vergnügen an der Schreibmaschine und habe wirklich keine Schwierigkeiten damit, meine Zeit sinnvoll umzubringen. Auch das ist irgendwie alte deutsche Fernsehwelt. Der einsame Drehbuchautor an der Schreibmaschine, ganz weit draußen, allein mit seinen Stoffen und Figuren. Reineckers Arbeitsweise ist praktisch die Antithese zum Writers' Room, den Autorenkollektiven, in denen heute erfolgreiche TV-Serien arbeitsteilig entwickelt werden. Ohne Korrektiv beherrscht Reinecker über Jahrzehnte hinweg allein das Derrick-Geschehen. Da ist es nicht verwunderlich, wenn sich seine Persönlichkeit, sein Erfahrungshorizont und sein Wertesystem überdeutlich in den Plots und Figuren abzeichnen. Schaut man späte Derrick-Folgen, sieht man immer auch Reinecker vor sich, wie er zurückgezogen in seinem Haus am Starnberger See an der Schreibmaschine sitzt und Lebenswelten beschreibt, die er nur aus Zeitungen und Fernsehberichten kennt. Schwitzende Drogensüchtige mit leeren Augen auf der Suche nach dem nächsten Schuss. Studenten, die auch in den 90er Jahren noch bei alten Damen in möblierten Zimmern wohnen und ihre Wäsche gewaschen bekommen. So stellt man sich die Welt vor, wenn man über 80 ist und nicht so gern nach draußen geht. So wird diese Welt in Derrick inszeniert und bebildert und so formen die Bilder die Vorstellungen eines alternden Publikums von dem, was draußen passiert. Das ist so ein Striplokal, würde ich sagen, so ein Nachtclub mit Nacktdekoration, also so wird das hier gezeigt. Wir sehen nackte Brüste von so einer jungen Frau. So eine vorsichtige Erotik, wo man jetzt mal ein bisschen was zeigen darf, auch am Freitagabend. Also da muss jetzt keine Angst haben, dass man was sieht, dass man sich dabei ertappt, dass man das irgendwie jetzt geil findet oder so. Das ist auch so, wie man sich es vom Fernsehen, also der Fernsehzuschauer war in sowas noch nie, deswegen muss das so aussehen, wie er es kennt aus dem Fernsehen. Und so sieht es auch aus. Und dann kommen so Hinterzimmergeschichten jetzt. Das ist ja klar, dass man damit nichts zu tun haben will. Ja, und da ist der erste Tote. Ist sie schlecht geworden? Soll ich Ihnen helfen aufzustehen? Also man würde da nie selber reingehen und jetzt weiß man auch warum. Ein übles Lokal. Wenn Sie so wollen, ein Rattenloch. Lauter Ratten. Versammlungsort von Menschen, die sich ihre eigene Welt geschaffen haben. Die Menschen mögen Ihnen vielleicht nicht gefallen. Aber ich finde sie nun mal interessanter als die gewöhnliche Sorte Mensch. Ja, wahrscheinlich, weil sie auch ein so krummes und schiefes Weltbild haben. Ne? Wie krumm und schief es ist, weiß ich nicht. Aber es steht. Derrick-Episoden vermitteln einem immer das Gefühl, die düstere alte BRD in Reinkultur vor sich zu haben. Die Autos, die Requisiten, die Drehorte verströmen so viel wohlig verstaubtes Zeitkolorit, dass man glaubt, der Wahrheit über dieses verschwundene Land ganz nahe zu sein. Eigentlich aber bleibt die Derrick-Welt von allen realen Krisen und Umstürzen der Jahre 74 bis 98 merkwürdig unberührt. Es gibt hier keine RAF, keine Umweltsünder, keine Friedensbewegung. Weder Mauerfall noch Wiedervereinigung schlagen sich in irgendeiner Weise nieder. Man fragt sich, ist das überhaupt diese Bundesrepublik, in der Stefan Derrick da ermittelt, oder ein Zweitland gleichen Namens, ohne politische Gegenwart, dafür mit höherer Mordrate. Große gesellschaftliche Entwicklungen jedenfalls werden für Derrick immer nur dann interessant, wenn sich aus ihnen eine private Tragödie spinnen lässt. Die AIDS-Epidemie der 80er Jahre zum Beispiel eignet sich gut für ein paar schicksalhafte Verwicklungen. Noch mehr gilt das für die andere große Epidemie jener Zeit. Das ist ein schönes Foto von einem schönen, gesunden jungen Mädchen. Sie hat den Stoff bekommen, der, wie Sie sagen, die Welt und die Menschen ein bisschen besser aussehen lässt. Drogen? Rauschgift. Heroin! Ist sie das? Ich weiß es nicht. Die Schreie haben hier keinen Namen. Sie schrie das. Das war nicht mehr das Mädchen hier auf dem Foto. In den 80ern und 90ern war viel von Drogentoten zu hören und zu lesen. Man war eigentlich immer auf dem aktuellen Stand, was die Anzahl der Jahresdrogentoten anging, weil Fernsehen und Zeitungen eine Art Bodycount führten und regelmäßig verkündeten. Entsprechend häufig ist in Reinickers Drehbüchern Heroin die Wurzel des Übels. Es gibt eigentlich gar keine andere Droge in der Derrick-Welt. Die Charaktere sind immer schon drauf auf dem harten Zeug, ganz ohne Umwege über die berühmten Einstiegsdrogen. Den Stoff gibt es gerne im Umfeld von Diskotheken, in denen unschuldige Mädchen an die Nadel gebracht werden, und er steckt immer in den gleichen kleinen Papierbriefchen. Dass meine Eltern mich vor dem inneren Auge bereits auf einer Bahnhofstoilette verenden sahen, als einmal herauskam, dass ich Marihuana probiert hatte, verdanken wir sicher auch Darstellungen wie diesen. Ich hab doch nichts anderes mehr im Schädel, als wie komme ich an den Stoff. Könnt ihr euch denn nicht vorstellen, dass ich an nichts anderes denken kann? Sie haben gesehen, was mit ihr los ist? Ja. 14, 15 und Heroin. Das ist ja noch ein Kind. Ein Kind, was in der Hölle ist, ist kein Kind mehr. Es sieht nur noch so aus. Haben Sie es schon mal mit der Therapie versucht? Ich kann nicht. Ich schaffe es nicht. Ich hab's doch schon so oft versucht. Aber es ist stärker als ich. Wir werden es nochmal versuchen. Und immer wieder. Wir müssen es doch versuchen. Wir schaffen es. Wir werden es schon schaffen. Ich will mit der Welt nichts mehr zu tun haben. Und wenn jemand draußen vor dem Tor steht und fragt, wo bin ich denn hier? Dann sage ich, dies hier ist meine ganz persönliche Republik. Und da muss ich mir erst sehr genau überlegen, ob sie da reinpasse. Da müssen sie erst mal die Gesetze lernen, die hier gelten. Da gibt es nämlich welche, die sind ganz anders als die, die sie kennen. Der ehemalige ZDF-Intendant Dieter Stolte hat einmal in einem Interview bemerkt, Serien wie Der Alte und Derrick hätten zur besseren Vermittlung von Rechtsstaatlichkeit in der BRD beigetragen. Derrick und Harry als Lehrer für Staatsbürgerkunde also, in einem an die Bundesrepublik angelehnten Land, das zu Lehrzwecken ein wenig vereinfacht werden musste. Ein Land, in dem das Verbrechen immer Privatsache ist und kein Mord ohne biografische Verstrickungen und menschliche Abgründe daherkommt. Ja, die Menschen kehren einem immer ihre Fassaden zu, ihre Außenseiten, die hervorragend aussehen, weil sie sehr sorgfältig gepflegt werden. Aber dahinter beginnt sie, die irrsinnige, düstere, aufregende Landschaft des Menschen. Vielleicht ein bisschen bombastisch ausgedrückt, aber es ist nicht falsch, nicht falsch. Es ist schwer zu prüfen, wie wirkungsvoll die rechtsstaatliche Aufklärungsarbeit von Stefan Derrick und Harry Klein gewesen ist. In der Drogenaufklärung zumindest haben sie versagt, siehe meine Eltern. Aber wer weiß, wie unser Land heute aussehe, wenn es sich bei den beiden um ein paar schießwütiger Prügelpolizisten gehandelt hätte, im Kampf gegen antiimperialistische Terrorkommandos. Das Aufklärerische an Derrick ist letztlich nicht, dass die Filme bundesdeutsche Lebensrealität abbilden oder einordnen wollen, sondern dass sie diese Realität selektiv durch eine moralisch-konservative Brille betrachten und auf Kammerspielformat zusammenschrumpfen. Kommen Sie herein. Also die kommen jetzt in so einem ganz großartigen Haus an. Wir wissen nicht, wer der Täter war und wir wissen auch nicht, welches Motiv der Täter hatte. Deswegen sind wir hier. Deswegen sind Sie hier. Die Dialoge sind natürlich für uns alle gesprochen, überwiegend, ohne dass wir es merken. Das ist ganz klassisches bürgerliches Theater aus dem 19. Jahrhundert. Mein Mann war nicht sehr beliebt. Die müssen so deutlich sprechen, dass wir alles mitkriegen. Es ist für uns gesprochen. Wir sollen aber denken, die reden nur miteinander und wissen nichts von uns. Das ist einfach klassische Theatertradition. War Ihr Mann bei Ihnen auch nicht beliebt? Er wird auch lauter, wenn man mal drauf achtet, Bergmanns. Er muss das Mikrofon erreichen. Mein Mann war auch bei mir nicht sehr beliebt. Richtig genutzt kann der Fernseher mitten im Wohnzimmer ein Fenster in die weite Welt aufstoßen und kurzzeitig die Grenzen des Innenraums verwischen. Bei Derrick hingegen wartet nicht die unbekannte Weite hinter dem Fenster, sondern eine endlose Reihe von Innenaufnahmen, die die Enge der Wohnzimmer, in denen die Fernseher stehen, fast schon klaustrophobisch wiederzuspiegeln scheinen. Die Theaterästhetik wird noch verstärkt durch die stete Wiederkehr der immer gleichen Fernsehspielgesichter. Man glaubt es irgendwann mit einem festen Ensemble zu tun zu haben, wenn schon wieder Dirk Galuba, Evelyn Opela, Edwin Noel oder Maria Becker auf dem Bildschirm erscheinen. Bühne für die kriminalistischen Kammerspiele sind besonders häufig herrschaftliche Villen in Grünwald und am Starnberger See, wo sich die Tragödien in den besten Gesellschaftskreisen abspielen. Das ganze Inventar mit den riesigen Auffahrten, den automatischen Garagentoren, den cremefarbenen Polstermöbeln und abgerundeten Zimmertüren hat sich für die Derrick-Reihe als so stilprägend ins kollektive Gedächtnis gebrannt, dass keine Derrick-Parodie mehr ohne Villa und Dienstmädchen in gestärkter Schürze auskam. Von der naheliegenden Frage, warum seine Kriminalfälle so oft im gehobenen Ambiente spielen müssen, war Herbert Reinecker jedenfalls zunehmend genervt. Wissen Sie, auf diese Frage habe ich gewartet, weil sie hat sich so durchgesetzt als Generalfrage. Die wird mir immer wieder gestellt. Ich kann immer nur sagen, ich suche die Konflikte nicht bei den Asozialen, sondern ich suche den Konflikt dort, wo Menschen denken können, denken gelernt haben, wo ihre Verhältnisse so sind, dass man sich wundert, warum sie eigentlich zu Verbrecher werden. Also ich kann das, was ich meine, im anderen Milieu, im Milieu, wo man sich auszudrücken versteht, besser abhandeln. Das ist alles. Frau Baum, bringen Sie alles, was man braucht. Messer, Gabel, Teller, Tasse und noch etwas Straßburger Gänseleber. Ja, leisten muss man sich's halt können. Frau Wilmers, bitte den Tee für meinen Mann. Wir hatten lange kein Bild mehr. Wie ist das Fleisch? Sehr gut, danke. Schmeckt ganz ausgezeichnet. Eine Frage noch. Fahren Sie heute zum Gestüt? Wie schmeckt es dir, meine Liebe? Danke, sehr gut. Wir haben in diesem Haus einen ausgezeichneten Koch. Ja. Aber es ist zu einsam hier oben. Aber. Die Einsamkeit ist das fruchtbarste Feld des Menschen. Das Feld, auf dem die Erkenntnisse wachsen. Wo sollen sie denn herkommen aus dem Mittendrin des Lebens, wo man ständig beschäftigt ist mit Lächerlichkeiten? Heb dein Glas. Wissen Sie, wie man mich nennt in der Branche? Ein Glückskind. Diese Hände, Glückshände. Was ich anfasse, verwandelt sich in Gänseleberpastete, wie Sie sehen. Ich fahre zum Gestüt. Erna, bitte kommen Sie mal. Verehrte Zuschauer, im Verlauf der 110 Derrick-Episoden, die für die laufende Sendung gesichtet wurden, ist uns eine Menge Hauspersonal begegnet. Wir wollen nun die Gelegenheit nicht ungenutzt lassen, Ihnen diese oft so unauffälligen Dienstboten kurz vorzustellen. Ihre Namen sind Bettina Carola Elisa Frau Baum, Maria Mathilde der Butler Frau Kulm, Frau Dessauer, Erna Maria Frau Schweig, Erna Frau Wilmers Frau Reiners Frau Stern, Monika Martha Frau Messner Frau Wolf, Hausmeister Fischer und Enkelin Erika Malte Frau Schledorf, Herr Soskind Frau Scholz. Und nun wünsche ich Ihnen weiter viel Vergnügen im Programm. Es ist doch was. Es ist vielleicht ganz gut, dass sich Herbert Reinecker nur so selten mit der Unterschicht befassen mochte. Wann immer uns seine Drehbücher in die Viertel der Elenden hinabführen, glaubt man sich in eine Operette oder Charles Dickens-Verfilmung versetzt, so pittoresk, wie dort altbekannte Fernsehgesichter in Armutskostümierung durch angeschmuddelte Kulissen wanken. In den weitläufigen Wohnzimmern der Villen am See dagegen dürfen die Reinecker-Stoffe ganz bei sich ankommen. Teuer verkleidete Darsteller mit versteinerten Gesichtern gleiten dort wie auf Filzbahnen durch die Räume und erstarren in sauber choreografierten Standbildern, die wie Fotos aus veralteten Hotelbroschüren aussehen. Erloschene Augen, stumme, hasserfüllte Blicke. Menschen, die Dinge sagen, so wie sie Menschen niemals sagen würden und daran scheitern. Das ist die Essenz aller Derrick-Haftigkeit. Ein Unbehagen, das gleichermaßen abstößt und fasziniert. Ich war unfähig, es zu tun. Ich begriff plötzlich, dass ich es nicht tun konnte. Ich konnte es nicht tun, ich habe es auch nicht getan. Ich bin nach Hause gefahren wie ein Betrunkener. Ich habe gesungen im Auto, habe gelacht. Ich habe das Radio angemacht und immer nur gerufen, laut gerufen. Ich habe es nicht getan, sie lebt. Ich habe dem Leben nichts entgegenzusetzen. Nichts. Und weinen reicht nicht. Nein. Weinen reicht nicht. Das da oben, das Land da im Licht des Guten, das ist der Traum der Menschheit, mit dem sie sich täglich selber betrügt. Genießt du es? Ja. Sein Spiel wird immer besser. Mit einer Tiefe, die früher nicht da war. Ja. Es ist besser. Beseelter. Ja. Ich glaube, das ist richtig gesagt. Tiefer und weicher. Wo ist Wolfram? Wir warten mit dem Tee auf ihn. Wahnsinn. Das also hätte Autorenfilm nicht besser machen. Das war in der Nähe von Achternbusch. So wurde es plötzlich fast wie verfremdet, also wie so Verfremdungseffekt. Brecht, sag deinen Satz und dann sag ich meinen Satz. Also so ein entpsychologisiertes Satzaufsagentheater, ne? Meine Mutter fühlt sich heute Morgen nicht besonders wohl. Nicht besser geworden, Mama? Nein. Mama, jeder Schmerz endet irgendwann. Deiner, meiner. Ich glaube, ich werde in die Stadt gehen. Das ist in Ordnung, Mama. Ich liebe dich, Mama. Das hat ja dann auch so eine Redlichkeit. Wenn man alles gut versteht, wenn alles gut gesagt wird, wenn man auch sieht, das ist ja eine Emphase auch von Brecht, wir machen Realismus redlich, weil wir zeigen, dass wir auf einer Bühne stehen und Sätze sagen. Und ich weiß nicht, ob es da ein Bewusstsein dafür gibt oder nicht, aber Derrick hat was davon auch. Die stehen vor der Kamera und sagen Sätze. Das ist doch ehrlich. Und das scheint irgendwie auch zu faszinieren daran. Es hat doch keinen Sinn, wir können nicht einfach wegrennen. Es gibt keinen Fluchtort, Billy. Niemand kann weglaufen aus dieser Welt, Billy. Es gibt keine Mauer, kein Tor, das du einfach abschließen kannst, Billy. Ich will doch auch manchmal, dass es das gibt, aber das gibt es doch einfach nicht, Billy. Billy, ich liebe dich doch. Jetzt berühren wir auch was eine Tradition hat. Also der B-Picture, der schlechte Film, der lebt ganz viel von so Dialogen, dass Leute da sind und ihren Satz sagen. Und auf eine merkwürdige Art und Weise, wie wir es eben in der Wirklichkeit nicht tun. Und jetzt berühren sie jetzt auf einmal die ganz hohe Kunst und die ganz niedrige Kunst, die entfremdet und verfremdet und die andere, die noch nicht gut genug ist, um glaubwürdig zu sein. Das kriegt jetzt auf einmal ein Spiegelbild. Also beides ist nicht glaubwürdig, aber mit anderen Absichten. Aber im Effekt kann man plötzlich in beiden das Gleiche sehen. Und wenn man anfängt, das systematisch sich mal ästhetisch anzugucken, wird das vielleicht auch plausibel, dass Derrick so ein Exportschlager ist. Wenn eine Serie wie Derrick sich in der ganzen Welt verbreitet, wenn sie in China, Tokio, Thailand, Russland, Israel, Australien gesendet wird, dann übe ich natürlich eine Wirkung aus. Und das ist eine sehr interessante Wirkung. Zum Beispiel Norwegen oder Frankreich, wo sie einen ganz anderen deutschen Polizisten kennenlernen, als sie glauben, dass er sein müsste oder sein könnte. In der Tat, aus ihren letzten Erfahrungen mit deutscher Staatsgewalt dürften den Franzosen und Norwegern, ebenso wie den Holländern, noch ganz andere deutsche Polizisten im Gedächtnis geblieben sein. So ist es auch immer eine der populärsten Erklärungen für den internationalen Erfolg der Derrick-Reihe gewesen. Sie trage, wie keine andere, das Bild des guten, des geläuterten Deutschen hinaus in die Welt. Von einem Land, das so einfühlsame Polizisten aufs Kapitalverbrechen ansetze, könne wohl kaum noch eine ernsthafte Bedrohung ausgehen. Aber was wissen wir über den geläuterten Stefan Derrick, den Mann ohne Vorgeschichte? Was hat er gemacht in der Zeit, die man so gerne bedeutungsvoll als jene Schicksalsjahre verschleierte? Wie die heimgekehrten Väter spricht er lieber nicht über den Krieg und macht seine Arbeit. Nur ganz selten fällt eine gewisse Dünnhäutigkeit an ihm auf, wenn ein Klient gar zu sehr dem Totalitarismus zuneigt. Ich habe mal gelesen, es gibt Menschen, die wie Krankheiten sind. Ah ja? Sie wissen nicht zufällig, wo Sie das gelesen haben? Im Moment nicht, aber ich komme vielleicht noch drauf. Interessanter Satz, wie? Demnach könnte es Mörder geben, die wie Ärzte sind. Deren Aufgabe es ist, Krankheiten zu beseitigen. Halt an. Harry, halt an! Raus hier! Steigen Sie aus! Raus! Wie gehen denn bei Ihnen die Denkvorgänge vor sich? Sollte man nicht jeden Gedanken mal ganz bis zu Ende denken? Oder muss ich mir vorwerfen, dass ich das tue? Es hat in der Vergangenheit genug Ärzte gegeben, die Mörder waren. Raus! Horst Tappert hat auch nicht viel über den Krieg gesprochen. Erst sei er im Arbeitsdienst gewesen in Russland, dann als Soldat verwundet und später in Prag zum Sanitäter ausgebildet worden. Allgemein habe er es immer gehasst, Soldat zu sein und sei froh gewesen, als der Spuk vorbei war, so steht es sinngemäß in seiner Autobiografie. Und dann die große Enttäuschung. Dieses Symbol für Aufrichtigkeit und Gesetzestreue, Ehrenkommissar der Bayerischen Polizei und Bundesverdienstkreuzträger, der Lüge überführt. 2013, 5 Jahre nach seinem Tod, wurde Tapperts Mitgliedschaft in einer Totenkopfeinheit der Waffen-SS seit 1943 aufgedeckt. Das ZDF zeigte sich überrascht und befremdet und teilte mit, Wiederholungen von Derrick seien vorerst nicht geplant, was bis heute auch so geblieben ist. Tappert war zu Kriegsbeginn zwar erst 18 Jahre alt, es kann bis heute nicht nachvollzogen werden, ob er freiwillig SS-Mann wurde oder nicht und an was für Einsätzen er beteiligt war, aber eine Lüge ist eine Lüge und sie wiegt umso schwerer, wenn der Lügner einen von Abermillionen Menschen geliebten Gesetzeshüter verkörpert hat. Dennoch verwundert die scharfe Reaktion des Senders, wenn man sich die nicht im geringsten geheim gehaltene Vergangenheit des fast 10 Jahre älteren Autors Reinecker genauer anschaut. Verehrte Zuschauer, bereits 1932, ein Jahr vor der Machtergreifung, trat Herbert Reinecker 17-jährig in die Hitlerjugend ein. Sein Schreibtalent brachte ihn 1935 ins Presse- und Propagandaamt der Reichsjugendführung nach Berlin, wo er leitend für die HJ-Publikationen Jungvolk, Junge Welt und Der Pimpf tätig war. Von 1940 an war Reinecker Kriegsberichter bei einer SS-Propagandakompanie und begleitete als schreibender Soldat kriegerische Einsätze von Waffen-SS-Einheiten in ganz Europa. Seine feuilletonistisch geprägten Artikel voller Heldentum und Kriegsbegeisterung erschienen im Völkischen Beobachter und der SS-Zeitschrift Das Schwarze Korps. Während des Krieges trat Reinecker auch als erfolgreicher Dramatiker und Co-Autor des kriegspropagandistischen Jugendfilms Junge Adler in Erscheinung. Ab 1943 war er Mitglied der NSDAP. Seine Erinnerungen an diese Zeit hat Herbert Reinecker 1990 unter dem Titel »Ein Zeitbericht unter Zuhilfenahme des eigenen Lebenslaufes« in Buchform veröffentlicht. Wiederholungen seiner Erfolgsserie »Der Kommissar« liefen noch bis 2017 regelmäßig auf Sendern des ZDF. Ich bin bei der Schule weggegangen, da bestand das Dritte Reich. Ich war einen unerhörten Aufschwung begriffen. Das waren tolle, tolle Empfindungen, die plötzlich zu einer ganz neuen Identität geführt hatten und so weiter. Also, ich habe in meinem Buch geschrieben, eine Liebeserklärung auf meine Generation. Und dazu stehe ich. Was diese Menschen haben mitmachen müssen, welchen Verführungen sie erlegen sind, wie wenig sie voraussauen konnten und wie sie die schrecklichen Ereignisse, die Zerstörung des eigenen Landes miterlebt haben, das weiß ich, das kann ich abschätzen, was dort an Leistungen vollbracht wurden. Die große BRD-Narration vom verführten Volk und den immer anständig gebliebenen Soldaten. Herbert Reinecker hat sich ihr zeitlebens vorbehaltlos angeschlossen. Er selbst sei nie Zeuge von Gräueltaten und Kriegsverbrechen geworden und von der Judenvernichtung habe in seinem Umfeld niemand etwas gewusst. Als sich dann nach Kriegsende die ganze Wahrheit über Auschwitz vor seinen Augen ausbreitete, habe ihn das in einen Schockzustand, eine existenzielle Krise versetzt, von der er sich nie wieder erholte. Eine persönliche Mitverantwortung mochte er, der sein Talent ganz in den Dienst der reinen Idee, der Jugendmanipulation und Kriegstreiberei gestellt hatte, dennoch nie eingestehen. Was bedeutet das jetzt alles für Derrick? Ein ehemaliger SS-Angehöriger schreibt Sätze, die ein anderer ehemaliger SS-Angehöriger in die Kamera spricht. Alles Nazis? Darf man sich das jetzt überhaupt noch angucken? Ja, also wahrscheinlich ist das wirklich die Vorstellung von einem aufrechten bundesrepublikanischen Kommissar, dass der so aussieht, trotzdem aber möglicherweise eben doch informiert, unbewusst gespeist aus den Erfahrungen, die diese Leute ja in ihrer prägenden Zeit machen. Also das sind anständige Kerle, so sind die. Dann kommt quasi der Zusammenbruch, dann kommt die Bundesrepublik. Jetzt dürfen die natürlich nicht mehr der SS angehören, aber untergründig wirkt weiter, was ein anständiger Kerl ist. Und das scheint mir hier in dem Derrick so ein bisschen nachzutauen oder oder sich zu figurieren, ohne Absicht. Er will nicht heimlich uns SS-Generäle als Vorbilder vor die Nase stellen. Natürlich glaubt niemand ernsthaft, die Derrick-Filme hätten versucht, versteckte NS-Ideologie unter die Bevölkerung zu bringen. Ganz im Gegenteil. Man merkt ihnen das zwanghafte Bestreben an, die Menschen und mit ihnen die Welt im rechtsstaatlichen Sinne zu verbessern. Sie meinen es gut und können doch nicht immer ganz verbergen, wo sie herkommen. Da ist zum einen Reinickers Sprache, aus der immer wieder die Biologismen des NS-Jargons aufblitzen, wenn er zum Beispiel vom Mörder als Krebsschaden der Gesellschaft spricht. Klar, dass auch Stefan Derrick gelegentlich diese Art von Sätzen in den Mund gelegt bekommt. Ich arbeite auf dem Gebiet der Schädlingsbekämpfung. Na sehen Sie, das tun wir doch auch. Und dann gibt es da noch diese regelmäßigen Fälle von Selbstjustiz, in denen immer ganz besonders niederträchtige Subjekte um die Ecke gebracht werden. Es gibt Menschen, bei denen das Böse ein Teil ihres Wesens ist. Ihre Denkweisen sind böse. Überlegen Sie mal, was hat so ein Mann verdient? Den Tod? Ich werde jemanden bestrafen, den sonst niemand bestraft. Möglicherweise spielt es ja keine Rolle, ob ein Mensch für die Gemeinschaft von Nutzen ist. Aber wenn Sie danach fragen würden, dieser Mensch hatte keinen. Ein Scheusal ist ermordet worden. Die Volksseele ist ganz auf der Seite der Mörder. Wenn es nach uns ginge, ist der Fall erledigt. Der Schuldige ist tot. Aber da läuft ein Mörder frei rum. Jetzt muss sich die Bundesrepublik erweisen. Und jetzt ist so ein bisschen genau diese ambivalente Situation. Es sind oft Angehörige von Selbstmordopfern. Ehemänner, Väter, Brüder, deren Liebste von rücksichtslosen Machtmenschen in den Tod getrieben wurden und die nun Rache nehmen an denen, die das Gesetz nicht belangt. Ganze Schulklassen verabreden da gemeinschaftlich Morde, wenn es gilt, ein himmelschreiendes Unrecht zu sühnen. Die Klasse, die ganze Klasse, wir haben gesagt, dieser Mensch darf nicht mehr weiterleben. Wir haben beschlossen, einen Menschen zu töten, um einen anderen Menschen zu schützen. Von Rechts wegen darf Stefan Derrick das natürlich nicht gelten lassen. Was für eine Welt haben Sie sich da zurechtgelegt? Gesetze, die Sie selber erschaffen? Urteile, die Sie selber fällen? Ist das die Anarchie der Guten oder was ist das? Die Guten, die selber bestimmen, dass sie die Guten sind. Die niemanden fragen, womit alle Gesetze außer Kraft gesetzt sind. Am Ende muss selbstverständlich der Rechtsstaat siegen. Der Mörder wird am Schluss immer verhaftet, ungeachtet aller moralischen Rechtfertigungsversuche. Und dennoch beschleicht einen oft das Gefühl, dass der Film selbst in seiner Haltung, wenn schon, dann eher wackelig auf dem Boden des Grundgesetzes steht. Das ist so unglaublich. Eine ganze Klasse steht wie ein Mann hinter dem Mörder, ne? Das ist so ein bisschen die Stimmung, die man auch in Kriemhilds Rache hat, wenn die Hagen nicht ausliefern. Und Hagen ist aber absolut schuldig. Das ist grässlich. Und diese Nibelungentreue, die beeindruckt einen dermaßen. Und zugleich findet man das so scheußlich, dass der den Siegfried umgebracht hat. Und so ein Pathos entsteht jetzt. Da ist ein Rest von Verachtung für diese bundesrepublikanischen Weicheier drin. Es kommt nicht oft vor, dass man Sympathie hat für einen Mörder. Also normaler Kriminalfall verhaftet ja am Schluss alle und dann ist alles in Ordnung, bringt hinter Schloss und Riegel. Und das ist bei Derrick eher nicht so. Ne? Es gibt so ein Pathos der Ambivalenz, aber der ist nicht integer. Der weiß schon, wen er mag und für wen er jetzt Verständnis hat. Wer beim Derrick-Schauen von einer späten 90er-Jahre-Episode direkt in die Anfangszeit, irgendwo in den 70ern springt, erlebt eine erstaunliche Verwandlung. Die Kamera ist plötzlich in Bewegung. Sie geht nach draußen und zeigt, dass wir wirklich in München sind. Die Figuren wirken, als seien sie endlich zum Leben erwacht und sprechen Sätze, die nach Mensch und nicht nach Drehbuch klingen. Stefan Derrick hat sich hier noch ein wenig Leichtigkeit, ein paar sympathische Schwächen bewahren können. Er darf fluchen, Scheiße, rauchen und gnadenlos übernächtigt sein. Ja, verflucht, warum gerade ich? Ich habe 48 Stunden durchgearbeitet. Man kann die komplette Mordkommission angeheitert beim feierabendlichen Kegeln beobachten und Harry riskiert bei Ermittlungen in der Diskothek ein Tänzchen mit der attraktiven Verdächtigen. Über die Laufzeit der Derrick-Reihe hinweg kann man dann dabei zuschauen, wie das Leben aus den Geschichten weicht, die Dialoge erstarren und die Schwermut sich wie Mehltau über Charaktere und Szenerien legt, während Herbert Reinicker in der Ruhe und Abgeschiedenheit seines Hauses an der Schlechtigkeit der Welt verzweifelte. Immer düsterer sah er die Zukunft des Menschen. Und dieser Pessimismus, gepaart mit einem missionarischen Weltverbesserungseifer, schlugen sich deutlich in den Derrick-Büchern nieder. Wisst ihr, wenn ich heute sehe, was los ist, dann bin ich echt verzweifelt und sage, nützt es denn überhaupt nichts? Lernt niemand aus dem, was wir mitgemacht haben, mitmachen mussten oder freiwillig getan haben? Lernt keiner davon? Was ist das für eine Welt? Also es fällt schwer, den Kriminalgeschichten, die ich schreibe, heute einen positiven Schluss zu geben. Aber ich fühle mich nach wie vor dazu verpflichtet, Hoffnungen nicht ganz zerrennen zu lassen, obwohl mir schon der Sinn danach steht. Können Sie mir sagen, in was für einer Welt wir leben? Sehen Sie, die Vorstellungen haben sich gelöst, die das Leben und das Zusammenleben geregelt haben. Das gibt's nicht mehr. Was ich meine, ist ganz einfach. Der Gute ist der Dummkopf. Ja, wirklich. Und der Böse, der glaubt an seine überlegene Intelligenz. Alles ist durcheinander geraten. Und mit unseren Füßen stehen wir auch nicht mehr auf festem Boden. In seinen letzten Jahren war Herbert Reinecker durch eine Augenkrankheit erblindet und wurde von nächtlichen Depressionsschüben heimgesucht. Wenn er es schaffe, einmal zu schlafen, verriet er einem Journalisten, dann träume er vom Krieg. Immer nur vom Krieg. Gegen das Grauen in der Welt und vielleicht auch das Grauen in ihm schrieb Reinecker wie verzweifelt an und blieb dabei genauso erfolglos wie seine Figur Stefan Derrick in ihrem unermüdlichen Bestreben, das Böse mit der Macht der Gesetze zu bannen. Wie lange habe ich schon hinter meinem Schreibtisch gesessen und nichts anderes gekannt als Arbeit? Im Kampf gegen die Kriminellen, gegen die Mörder in dieser Welt. Und was hat's gebracht? Die Leute schauen zu. Sie haben überhaupt noch nicht begriffen, dass es ihre eigene Geschichte ist, der sie da zuschauen. 24 Jahre lang konnten die Leute dabei zuschauen, wie Derricks Gesicht unter der Last seines Berufs nachgab. In der Bildmitte zerfloss dieses Gesicht und drumherum rauschte die Bundesrepublik vorbei. Schlaghosen, Glockenröcke, Tennissocken, senfgelbe Sakkos. Für fast 2,5 Jahrzehnte bot Derrick jeden vierten Freitag einen rituellen Schutzraum, in dem verlässlich nicht viel passierte und sich nichts Wesentliches änderte. Wer gelegentlich bemerkte, dass der Tappert aber ganz schön alt geworden sei, konnte an diesem Gesicht immer auch den Fortschritt des eigenen Alterns ablesen. Deutsches Fernsehen ohne Derrick, das war irgendwann ebenso wenig vorstellbar wie eine Bundesrepublik ohne Helmut Kohl. Und dann plötzlich wird der ewige Oberinspektor doch noch befördert, mit über 70 Jahren, zu Europol. Er hält eine Grundsatzrede, verabschiedet sich von seinem einzigen Freund Harry, dem die Tränen in den Augen stehen, und schreitet dann auf Nimmerwiedersehen übers regenglänzende Kopfsteinpflaster in die Nacht davon. Mach's gut, Stefan. Das war's. Plötzlich ist Helmut Kohl nicht mehr Kanzler und der Bundestag nicht mehr in Bonn. Die Dienst-BMWs fahren ohne Autotelefone und in den finsteren Eckkneipen steht nicht mehr der Rauch. Einfach nur jeden Tag fleißig zur Arbeit gehen, wird demnächst nicht mehr ausreichen für ein anständiges Leben. Und vom Gehalt eines Oberinspektors bezahlt man schon bald keine Wohnung mehr im Münchner Stadtgebiet. Ob Stefan Derrick nach Den Haag versetzt wurde oder an einen BKA-Standort, wird nicht verraten. Aber zu wissen, dass er irgendwo in einem größeren, schöneren Büro sitzt und auf Europa aufpasst, ist allemal ein tröstlicher Gedanke. Tja, für eine Weile ist die Welt wieder in Ordnung. Liebe Zuschauer, das war unser Feature »Die heile Welt des Verbrechens« Stefan Derrick und die BRD von Raphael Jouvet. Es sprachen Simon Frisch, Anja Herzog und der Autor. Ton Martin Scholz und Iris König. Die Regieassistenz hatte Jonas Kühlberg und die Regie führte Raphael Jouvet. Redaktion Mareike Mage. Eine Produktion des Rundfunk Berlin-Brandenburg 2018. Wenn ich meine Spaghetti mache, dann kommt der Koch. Nein, doch. In der Schule, da habe ich Mathe gelernt, Chemie, Geschichte, halt all das. Aber was ich nicht gelernt habe, Das ist, wie man Beziehungen führt. Dieses klassische Mann, Frau, Kinder, das konnte ich mir eigentlich noch nie vorstellen. Mein Name ist Leila Knüppel und gerade stecke ich mittendrin in meiner Scheidung. Nach der Trennung habe ich dann beschlossen, ich möchte mehr über Beziehungen lernen, indem ich andere Menschen frage, wie sie denn Beziehungen führen. Das war dann schon einfach ein Kampf. Was willst du denn mit dem? Da musste ich immer der Mann im Haus sein. Sie haben mir gezeigt, Partnerschaft kann funktionieren, ja. Keiner hat es geschafft, mich vom Alkohol und von der Gasse wegzubekommen. Aber wir zwei zusammen haben es geschafft. Und manchmal ist es so, dass diese eine Begegnung einfach alles im Leben ändert. Liebe erzählt. Ein Podcast von SWR Kultur. Ab sofort in der ARD Audiothek.